Praise the Lord. Hallelujah. Because of the time we are, the period we have now, Easter period. And on Friday is a Good Friday. Wegen der Osterzeit, wenn wir uns befinden momentan. We will quickly learn about the blood of Jesus. Werden wir über das Blut von Jesus Christus lernen heute. And I'm very sure Sunday it will be the message, the topic also. Then I'm very sure also next week Wednesday. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The need for another blood. Ein anderes Blut wird gebraucht. We have the need of another blood. Ein anderes Blut wird gebraucht. There's no blood that could save us. Es gab kein anderes Blut, was uns retten konnte. If not Jesus, he would no need for him to come. If there was another blood. Sonst hätte sich Jesus Christus nicht geopfert, gäbe es ein anderes Blut. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He bought us with his blood. Hat uns erkauft mit seinem Blut. Let's go to Acts 20. Apostelgeschichte 20. Today we will just go into some few places because of the short time we have on Wednesday. Amen. Acts 20. Apostelgeschichte 20. Vers 28. Vers 28. He said, are we there, please? Take heed, therefore, unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you overseers to fill the church of God, which he hath purchased with his own blood. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die ihr durch sein eigenes Blut erworben hat. Amen. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a donné à garder. Prenez soin de l'Église de Dieu. Il a donné son sang pour la sauver. Please, let me use this opportunity to say this, that we always record the message. Please send it to our mothers also. They should have it on their phone. Mm-hmm. So that at home they can also listen to it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And we cannot talk about the blood without talking about the source of the blood. Wir können nicht über das Blut sprechen, ohne über die Quelle des Blutes zu sprechen. On ne peut pas parler sur le sang sans parler sur la source du sang. Also, why we need the blood. The reason why we need the blood. Und der Grund, weshalb wir das Blut brauchen. Et aussi la raison pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus. Amen. Amen. And we cannot talk about the blood without talking about sin, death, and even Satan. Wir können auch nicht über das Blut von Jesus Christus sprechen, ohne über Sünde, Tod und den Teufel zu sprechen. On ne peut pas parler sur le sang sans parler sur le péché, la mort et Satan. There is what is called original. Es gibt etwas, das in Bezug auf was genau? Original. Kannst du weiterlesen? And there is what is called copy, photocopy. Okay. Es gibt sozusagen das Original, es gibt eine Kopie. Oui, il y a l'original et aussi la photocopie. And there is what is called fake. Und es gibt eine Fälschung. You can know if you look at these three, they are different. Und all diese drei Sachen sind unterschiedlich. Amen. Amen. The original, the photocopy, then fake. Das Original, die Kopie und die Fälschung. L'original, la photocopie et le faux. The trois différents. Amen. Amen. People always ask, why did God create the earth? Leute fragen mal, weshalb hat Gott die Erde erschaffen? Amen. Amen. Why did he create the earth? Weshalb hat die Erde erschaffen? Because we have to know that earth is God's property. Wir sollten wissen, dass die Erde der Besitz Gottes ist. Mais tu dois savoir que la terre est la propriété de Dieu. It is his own property. Es ist sein eigener Besitz. Just like what you are wearing, your clothes, they are your property. Genauso wie unsere Kleidung ist unser Besitz. You have a lot of properties somewhere, you know, at home. Amen. So also is Christ. Besitztümer zu Hause beispielsweise, aber genauso ist auch mit Christus. Et à la maison, si tu as des propriétés différentes, c'est comme ça, c'est avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, God had his own vision. Gott hat seine eigene Vision. Dieu avait sa vision. Sa vision. Amen. Amen. He had his own plan. Er hat seinen eigenen Plan. Et il a aussi son plan. He had his own purpose. Und seinen eigenen Zweck. Et aussi ses projets. His divine vision was to extend the kingdom of heaven to earth. Und seine Vision war, das Königreich Gottes hier auf dieser Erde auszubreiten. Et son projet était de mettre son royaume ici à la terre, dans ce monde. Amen. The vision of God was to colonize earth with heaven, heaven through mankind. Die Vision des Herrn war, das Königreich Gottes hier auf Erden zu verbreiten, also diese Erde sozusagen zu kolonisieren durch Menschen. Et la vision de Dieu était de coloniser ce monde ici par l'être humain. Donc il voulait mettre son royaume ici à la terre. His divine vision was to make here heaven. Dieser Ort sollte der Himmel sein. Il voulait qu'ici soit le ciel. Praise the Lord. Hallelujah. And that is still his vision. Aber das ist immer noch seine Vision. Et c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Mankind was given dominion over earth to manifest the kingdom of heaven here on earth. Dem Menschen wurde diese Herrschaft gegeben, damit er das Königreich Gottes hier auf Erden verbreitet. Et l'être humain avait l'autorité pour le royaume du Seigneur ici à la terre. Heaven have his own culture. Der Himmel hat seine eigene Kultur. Et dans les cieux, là-bas, il y a aussi la culture. God wanted to extend his own culture. Gott wollte seine eigene Kultur hier auf Erden ausbreiten. If you remember when he was teaching us, when he taught us how to pray. Wenn ihr euch daran erinnert, wie er uns beigebracht hat zu beten. He said we should pray that his will be done on earth as it is in heaven. Er hat gesagt, wir sollen beten, dass sein Wille, still remember that. Wie im Himmel so auf Erden passiert. Il nous disait qu'on doit prier que sa volonté soit faite ici à la terre comme au ciel. And mankind, you know, was heavenly colony on earth. Und, that's mankind. Die Menschheit war eine Kolonie des Himmels am Anfang. Au début, les êtres humains étaient aussi colonisés par Dieu, par son royaume. You know, kingdom, they do one thing. Königreiche tun eine bestimmte Sache. Kannst du weiter erzählen? They extend themselves. Sie verbreiten sich. Nochmal bitte. Königreiche haben eine bestimmte Eigenschaft, sie verbreiten sich. Les royaumes, ils ont une certaine capacité, donc ils essaient toujours à s'agrandir. They colonize territory. Sie nehmen verschiedene Territorium ein, um ihr Königreich zu vergrößern. Ils essaient d'agrandir leur territoire et accumulent le territoire. That is what kingdom do. Das tun Königreiche. C'est ça que font les royaumes. If I use the natural world as an example. Wenn ich die natürliche Welt als Beispiel nehme. si je prends cette terre comme exemple. The same when you know the British colonized Nigeria. Genauso wie zum Beispiel England Nigeria kolonisiert hat. Si on prend l'exemple de l'Angleterre qui a colonisé le Nigeria. And Ghana. Jamaica and so many other places. Ghana, Jamaica et tout, donc d'autres pays. The French colonized Haiti. You know, different also so many other countries. Oder Frankreich, Haiti beispielsweise. Tout comme la France a colonisé les pays africains ou Haïti. And also the Spanish colonized Cuba, Colombia, Chile. You know, all these places. They have, you know, country, you know, kingdom. Expand. Königreiche vermehren sich, also verbreiten sich. Et c'est comme ça que les royaumes expandent, voilà. This will help you to know that the kingdom of heaven is not religion. Und das hilft uns zu erkennen, dass das Königreich Gottes keine Religion ist. Ça nous aide à comprendre que le royaume des cieux n'est pas une religion. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they were all kingdoms. Das waren alles Königreiche. C'était tous ces royaumes. And God is the original colonial power. Und Gott ist die originale königliche Herrschaft. Et Dieu lui-même est le premier colonisateur, on peut dire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why you are from heaven. Deswegen sind wir aus dem Himmel. C'est pour ça qu'on vient aussi du royaume des cieux. Amen. Amen. You are from heaven. Wir sind aus dem Himmel. On vient des cieux. If you are going to colonize another country, you send your people there. Wenn du einen anderen Ort kolonisierst, schickst du deine Leute dorthin, damit sie das tun. Si tu veux koloniser un territoire, tu envoies tes propres habitants. Praise the Lord. D'autres pays. He wanted to colonize the visible earth with invisible heaven. Er wollte die sichtbare Erde mit dem unsichtbaren Himmel sozusagen bevölkern. He wanted, sorry. Dieu voulait coloniser la terre physique avec son monde spirituel. He wanted to fill the earth with his own glory. Er wollte die Erde mit seiner eigenen Herrlichkeit füllen. Il voulait remplir ce monde avec sa propre gloire. He still wants to fill it with his own glory today. Und heute will sie immer noch mit seiner eigenen Herrlichkeit füllen. Let's go to Second Chronicle. Praise the Lord. Hallelujah. Second Chronicle. Verse 16. Chapter 16, verse 9. I hope we are getting it. Amen. Amen. Chapter 16. He said, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him. Their end thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth thou shalt have war. Denn die Augen, 2. Chronik 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast hierin töricht gehandelt, darum wirst du von nun an Krieg haben. 2. Chronik 16, Verset 9. Oui, le Seigneur regarde partout sur la terre pour soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. Mais cette fois-ci, tu as agi de façon stupide et à partir de maintenant, tes ennemis te feront la guerre. He's looking for who to flow through. Er sucht nach jemandem, durch den fließen kann. Il cherche quelqu'un à qui peut. Il cherche quelqu'un pour traverser. Once he lives in you, he wants to go through you. Wenn er in dir lebt, will er auch durch dich hindurch leben. Amen. Si Dieu vit en toi, il veut aussi agir en toi. He told Abraham, he said, I will bless you, I will make you a blessing. Er hat zu Abraham gesagt, ich werde dich segnen und zu einem Segen machen für andere. Il a dit à Abraham qu'il va le bénir et il va de faire de lui une bénédiction pour les autres. Once he comes into you, he wants to go through you also. Wenn er in dich hineinkommt, möchte er auch durch ihn, durch dich hindurch leben. Quand il vit en toi, il veut aussi agir à travers toi. We are here for Christ. Wir sind hier für Christus. On est ici pour Jésus Christ. Pour le Christ. We are here for Christ's sake. Wir sind hier um Christus willen. On est ici pour sa volonté. And that's why, you know, if you really know Christ, wenn wir Christus wirklich kennen, you'll never be afraid of anything. Werden wir vor nichts Angst haben. Et c'est pour ça que si tu connais vraiment le Christ, tu ne craindras rien. And if you allow him to go through you, to believe in you are going through you, there is no fear for whatever is outside. Wenn du zulässt, dass er in dir lebt und durch dich hindurch lebt, dann wirst du auch vor nichts Angst haben, was um dich herum geschieht. Et si tu permets Dieu de vivre en toi et de agir à travers toi, rien dans ce monde ne peut te That is, you know, you know, if you are living for him and he's living through you, you know, for you to be in good health, it's not even your business, it's his business. Wenn er in dir lebt und durch dich hindurch lebt, dann ist deine Gesundheit manchmal mehr deine Sache, sondern seine Sache. Si tu permets Dieu à vivre en toi et à travers toi, ta santé comme telle, c'est même plus ton problème à toi, mais c'est lui qui s'en occupe. You know, if you allow him to live in you and live through you, you know, whatever your need is here on earth, you know, it's not your business because it is all about him. Als alles, egal was du brauchst zum Leben hier auf Erden brauchst, ist nicht mehr deine Sache, sondern seine Sache, weil es ja immer um ihn geht. Si Dieu vit vraiment en toi, donc tout ce que tu as besoin ici sur terre, ce n'est même pas à toi de t'en faire, mais c'est lui qui va s'occuper de tout ça. Parce que notre vie ici sur terre, c'est sa volonté. Donc c'est nous qui va nous équiper de tout. He is in charge of you. Er, if you allow it, ist für dich verantwortlich, wenn du es zulässt. Amen. C'est lui qui est responsable pour toi. That is, if you allow him to live in you and live through you. Wenn du zulässt, dass er in dir lebt und durch dich hindurch lebt. Amen. Mais il peut s'en être responsable pour toi si tu le permets à vivre en toi et à travers toi. The Bible calls us ambassadors. Die Bibel nennt uns Botschafter. La Bible nous appelle les ambassadeurs. Praise the Lord. Hallelujah. God's vision was to make earth his physical colony. Gottes Vision war, dass diese Erde seine physische Kolonie ist. La vision de Dieu était de faire de ce monde sa colonie visuelle. From an invisible country called heaven. Von einem unsichtbaren Land namens dem Himmel. Une colonie d'un pays invisible appelé le royaume des cieux. Amen. Amen. Jesus said we should pray that his will be done here. Jesus hat gesagt, wir sollen beten, dass sein Wille hier Jésus-Christ dit qu'on va prier que sa volonté soit faite sur la terre. And that's why, you know, to be afraid, to be shy, when some people are laughing at you, to even feel it is uncalled for. Deswegen brauchst du. If you are living for him. Wenn du für ihn lebst, dann kannst du dich gar nicht mehr schämen, hast du gar keine Zeit mehr Angst zu haben, weil er für dich verantwortlich ist. Si tu, si Jésus est vraiment responsable, si Dieu est responsable de ta vie, tu connais pas d'honte, parce que ce n'est plus ta vie, mais c'est sa vie. Ouais, c'est pour lui que tu vis. Praise the Lord. Hallelujah. There's something the Lord wants us to understand here. Es gibt etwas, was der Herr möchte, dass wir hier verstehen. Dieu veut qu'on comprenne quelque chose. We all know that Adam disobeyed God. Wir alle wissen, dass Adam Gott missachtet hat. On sait tous que Adam a désobéi à Dieu. And we all failed because we were all in Adam's loins. In Adam's was? No. Inside Adam. Yeah, we came from him in his loins. Ach so, Lungen? Yeah, okay. We came from inside Adam. Okay. Und er hat versagt, weil er Gott missachtet hat, und damit haben wir alle versagt, weil wir sozusagen in Adam drin waren. On a tous échoué parce que on vient tous d'Adam. It's like you, if you have children, your children came from inside of you. Wie du, wenn du Kinder hast, deine Kinder kommen von dir heraus. Tout comme si on a des enfants aussi viennent de nous. God never create anything without making that very thing to be able to reproduce. Gott erschafft nie etwas, was sich nicht von selbst sozusagen weiter fortpflanzen kann. Dieu ne crée jamais quelque chose. I don't know if somebody's getting it. Dieu ne crée jamais quelque chose qui ne peut pas se reproduire. You know, an evil animal. Don't reproduce. Plants. They keep on. As are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. So also we are from Adam. Genau sind wir von Adam. Et c'est pour ça qu'on vient d'Adam. And Adam actually means dark earth. Und Adam bedeutet dunkle Erde. Et Adam veut dire terre noire. La terre noire. Terre foncée, terre noire. Referring to the body. Und das bezieht sich auf den Körper. Si tu connectes ça avec in which the spirit of man lives. In der der Geist der Menschen lebt. Où l'esprit des êtres humains habite. Which you can also call your earth suit. Your body is your suit. Ist sozusagen auch dieser Erdanzug, den du hast. On appelle aussi notre corps notre notre veste terrestre, notre anzug. Ah. We have to go to French school. It's been a while. Praise the Lord. Gradually it's becoming. Comment on appelle ça? Il y a aussi un autre mot. Et la main, ouais, mais notre costume terrestre. Ouais. Praise the Lord. The fall of Adam is the declaration of independence of a colony from a kingdom. Als Adam gefallen ist, war das sozusagen diese ultimative Unabhängigkeit, die wir dem Königreich Gottes sozusagen erklärt haben damit. Wir haben uns von dem Königreich Gottes unabhängig gemacht, entfremdet, entfernt durch diesen Ungehorsam. Quand Adam a désobéi à Dieu, ça a causé l'indépendance de cette terre. Du royaume des cieux. When Adam sinned, which is called rebellion, his blood became polluted. Als Adam gesündigt hat, wurde sein Blut sozusagen verunreinigt. Quand Adam a commis le péché, son sang a été pollué. Let me say this again. The fall of Adam is the declaration of independence of a colony from a kingdom. Adams Fall war sozusagen die Unabhängigkeit vom Königreich Gottes. Quand Adam a commis le péché, comme on a dit tout à l'heure, on peut dire que c'est la déclaration d'indépendance qu'on a signée. Heaven was once responsible for the earth. Der Himmel war einst verantwortlich für die Erde. Il a eu un temps où le royaume des cieux était responsable pour cette terre ici. Before the fall. Vor dem Sündenfall. Avant que Sündenfall, die genaue Bezeichnung. Avant que Adam. Avant le pour tomber. Avant qu'il ait désobéi à Dieu. Avant la Sündenfall, c'est la qui s'est offert la Bezeichnung für. Non, le canon. Avant la chute de l'homme, c'est ça. But today, the Bible calls the earth, it calls Satan the god of this world. Aber heute nennt Gott den Teufel den Gott dieser Weltzeit. Et aujourd'hui, Dieu appelle Satan le responsable, le dieu de cette terre, de la terre physique. Let me use the natural kingdom again as an example. The same way Nigeria declared independence from Great Britain. So the earth declared independence from the kingdom of heaven. Genauso wie Nigeria sozusagen irgendwann ein unabhängiges Land war, unabhängig von England, so hat sich die Menschheit unabhängig dann gemacht von dem Königreich Gottes nach dem Sündenfall. Après la chute de l'homme, tout comme le Nigeria a eu son indépendance de de l'Angleterre, l'être humain aussi a déclaré son indépendance de Dieu après la chute de l'homme. Again, Ed declared. Du royaume des cieux, pardon. Are you getting a place? The same way Nigeria declared independence from Great Britain, so also the earth declared independence from heaven through the fall of Adam. You get it? Man was no longer having connection with heaven. Der Mensch hatte keine Verbindung mehr zum Himmel. I don't know if you are getting something. L'homme n'avait plus de connexion avec le royaume des cieux. Amen. Amen. But we thank God for Jesus. Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, after the fall, there was no more connection with heaven. Nach dem Sündenfall gab es keine Verbindung mehr zum Himmel. Après la chute de l'homme, il n'y avait plus de connexion avec le royaume des cieux pour l'homme. Let me quickly point to a place. Go to Genesis 3. 1 Mose 3. Genèse 3. Amen. Thank you for coming. Genesis 3. 1 Mose 3. Vers 9. Vers 9. Genèse 3, verset 9. Praise the Lord. Hallelujah. He said, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Le Seigneur Dieu appelle l'homme, il lui demande, où es-tu? Amen. And we all know that God knows everywhere. Aber wir alle wissen, dass Gott alles weiß. Et on sait que Dieu sait tout. He knows everywhere, every time. Er weiß alles zu jeder Zeit. Il sait tout à chaque moment. He knows where everything is. Er weiß, wo alles ist. Il sait où tout se trouve. But he asked, where are you? Er hat gefragt, wo bist du? Mais il a demandé à l'homme, où es-tu? The Bible describes God as omniscience. Die Bibel sagt, dass Gott omnipräsent ist. Das heißt, which means allwissend ist, allgegenwärtig ist, genau. La Bible décrit Dieu comme omniprésent. It means all known, he knows everything. Das heißt, er ist allwissend. God is also omnipresent. Donc Dieu est omniprésent et il sait tout. Also er ist allwissend und allgegenwärtig. Also er weiß alles. Omnipräsent und omniscient. It means he's always everywhere, all the time. Das heißt, er ist ständig überall. Ça veut dire qu'il est à chaque moment, il est omniprésent. He's always everywhere, all the time. Überall. That's God. That's God. À chaque moment, il est partout. He is also omnipotent. It means he is powerful. Er ist auch allmächtig. Okay, allmächtig. Okay. Il est aussi tout puissant. Omnipotent. Amen. In 1 Corinthians 6:14. 1. Korinther 6:14. You know, the Bible said that the power of God raised Jesus from the dead. That is a power that is so great. Da steht, dass die Kraft Gottes powerful power. Jesus Christus von den Toten auferweckt. La Bible nous dit que la force de Jésus-Christ a ressuscité. Non, la force de Dieu a ressuscité Jésus-Christ. No power can raise anybody from the dead. Keine andere Kraft kann jemanden von den Toten auferwecken. Aucune autre force peut le faire. And that power dwells in you today. Und diese Kraft wohnt in uns heute. Amen. Et cette force, cette puissance vit en nous aujourd'hui. Praise the Lord. Alleluia. The power that raised Jesus from the dead. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. La puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, elle vit en nous. Praise the Lord. Alleluia. But here in the garden. Beim Garten. mais dans God, le grand jardin. God is asking questions which does not even make sense. Stellt Gott eine Frage, die noch nicht mal Sinn ergibt. Dans le jardin, Dieu a posé une question qui ne fait pas sens. Because if God knows everything. Denn wenn doch Gott alles weiß. Parce que si Dieu sait tout. If he is aware of everything. Wenn ihm alles bekannt ist. Si Dieu est omniscient. Ouais. Si Dieu sait tout, connaît tout. Why asked Adam, where are you? Wieso fragt er dann Adam, wo er ist? Pourquoi demande-t-il à l'homme, à Adam, où es-tu? Here God was not referring to a location. Hier hat Gott nicht über einen Standpunkt gesprochen. Là, Dieu ne parlait pas de la position d'Adam. Because he knows where he was. Denn er wusste, wo Adam ist. Parce qu'il savait où il se trouve. He is referring to this position. Ihm geht es um eine Verirrung. Because Adam was out of position. Weil Adam war weg von der richtigen, also war nicht mehr da, wo er hätte sein sollen. The position, he was out of the position with heaven. Il parlait pas de sa position ou de le lieu où il se trouvait, mais plutôt de sa disposition, plutôt de son. Are you getting it? Plutôt de sa disposition. Praise the Lord. Hallelujah. There was disconnection. Es gab eine Trennung, eine Spaltung. Il y a eu une déconnexion. He lost the relationship with heaven. Er hat die Beziehung zum Himmel verloren. Il a perdu sa connexion avec He lost the connection with heaven. Er hat die Verbindung zum Himmel verloren. Are you getting something? Il a perdu sa connexion avec le. Let's go to Isaiah 56. Jesaja 56. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, if we want to know things, we have to go to the root. Wenn wir Dinge wissen wollen, müssen wir zur Wurzel der Dinge gehen. Si on veut savoir des choses, on doit commencer par la racine. 56. Jesaja 56. Vers 6. You know, if anybody asks you a question, learn to go to the root. Wenn dir jemand eine Frage stellt, lerne zur Wurzel zu gehen. The foundation. Si quelqu'un te pose une question, apprends à partir à la source, à la racine. If people ask about death, go to the root. Wenn jemand über den Tod etwas wissen will, dann geh zum Ursprung, geht zu 1. Mose. What brought death? Was hat den Tod gebracht? Si quelqu'un veut savoir quelque chose sur la mort, va vers la racine, va vers la source, ou celle qu'on trouve dans Genèse. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 56. Isaiah 56. Let me see it. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, let me, that's not where I'm going to. Okay, Isaiah 53, not 56, sorry. 53. Sorry, 53. Verse 6. Verse 6. He said, all we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hat laid on him the iniquity of us all. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. When Adam fell, there was the disconnection with heaven. Als Adam gefallen ist, gab es eine Trennung vom Himmel für uns alle. Quand après la chute de l'homme, l'homme Adam s'est déconnecté du royaume des cieux. Because we were all in Adam's loins. Weil wir alle in Adam. Inside of Adam, all of us, we came from there. In Adam waren. Et comme on vient tous d'Adam, nous aussi on a perdu la connexion. So what affected Adam affected all of us. Das was Adam sozusagen, das was mit Adam passiert ist. ist uns sozusagen passiert. Donc donc ce que Adam a vécu, ce qui est arrivé à Adam est arrivé aussi à nous. That rebellion was no longer was not only for Adam, it was for all the seed. Und diese Rebellion, die Adam sozusagen dem Königreich Gottes erklärt hat, hat nicht nur er erklärt, sondern wir alle haben sie in ihm erklärt dadurch. Et la rébellion que Adam a causée, elle n'est pas seulement valable pour Adam, mais pour nous tous, parce que comme on vient de... comme on est des descendants d'Adam. Each of us has turned to his own way. Jeder von uns ist seinen eigenen Weg gegangen danach. Chacun de nous suivait son propre chemin après. The whole world has gone astray from the kingdom that used to rule us. Die ganze Welt ist von diesem Königreich weggekommen, was uns eigentlich vorher regiert hat. Donc toute cette terre s'est déconnectée du royaume des cieux et c'était le royaume des cieux qui gérait ce monde, qui était responsable de ce monde. We declared independent from the kingdom that used to rule us. Wir haben uns unabhängig erklärt von dem Königreich, was uns vorher regiert hat. Donc on s'est déconnecté du royaume qui était responsable de nous, qui gérait cette terre. So we went astray from the covering of the ruler, of the rulership of our king. Das heißt, dass wir nicht nur seiner Herrschaft sozusagen, wir sind nicht nur aus seiner Herrschaft rausgetreten, sondern auch aus seinem Schutz. Donc quand on a déclaré notre indépendance, on a pas seulement quitté notre Dieu, mais on a aussi quitté sa protection. Because the life in the blood was contaminated, you know, was destroyed. That was now death instead of life. The blood now have death instead of life. Weil das Blut der Menschen war jetzt nicht mehr lebendig, sondern tot. Comme notre sang, il a été pollué, donc notre sang était plus vivant comme terre, mais il était plus vivant, il était mort. So we went astray from the covering of the rulership of our king. Wir sind also weggegangen von dem Schutz des Herrn. On était plus sous la protection de Dieu. We were out of the kingdom. Raus aus dem Königreich Gottes. On était en dehors du royaume. It means we were no longer under the covering of the kingdom. Das heißt, wir waren nicht mehr unter dem Schutz des Königreiches. On était plus sous sa protection. On était plus sous la protection du royaume des cieux. And that was what God was talking about when he asked Adam, "Where are you?" Und das hat Gott gemeint, als er gefragt hat, wo bist du? Et c'est de ça que parlait Dieu quand il a posé la question à Adam. Because God could see nakedness. Weil Gott die Nacktheit gesehen hat. No more covering. Da war kein Schutz mehr. Dieu pouvait voir que on était plus sous sa protection, que Adam était plus sous sa protection, qu'il était nu. In Genesis 2:16 and 17, God used the word death. In 1. Mose hat Gott das Wort Tod benutzt. Dans Genèse, Dieu utilise le mot de la mort, pour la première fois le mot de la mort. I'm just preparing your heart towards the real message. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. If you go to 1 Corinthians 15, verse 56, let's go there, please. 1 Corinthians 15, verse 56. Première lettre Corinthiens. Verse 56. 15, verset 56. He said, "The sting of death is sin, and the strength of sin is the law." Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. L'arme de la mort c'est le péché, et la loi rend le péché plus puissant. Are we there, please? The sting of death is sin. It means without sin, death is deathless. Das heißt, also wenn der Stachel des Todes die Sünde ist, bedeutet das, dass ohne die Sünde der Tod sozusagen nicht töten kann. Le dard de la mort est le péché, ça veut dire que Sans le péché, la mort n'a pas de force. And then he now said that of law. He said the strength of sin is the law. And that's why law is so deadly. Aber hier steht, dass die Kraft der Sünde aber im Gesetz liegt. Deswegen ist das Gesetz so gefährlich. Et il est aussi décrit que la force du péché est dans la loi. Et c'est pour ça que la loi est très dangereuse. That's why you learn to get out of law. Deswegen lernen wir aus dem Gesetz rauszutreten. Das ist sehr wichtig. C'est pour ça qu'on apprend à être en dehors de la loi. Please don't forget what law is. Vergiss bitte nicht, was das Gesetz ist. Mais n'oubliez pas ce qui est la loi. Law is about what you do. Im Gesetz geht es deine Werke. Dans la loi, il s'agit de ce que toi tu fais. Law is about self. Im Gesetz geht es dich selbst. Dans la loi, il s'agit de soi-même. Praise the Lord. Hallelujah. And once it comes to self, Satan is the oberchef. Und wenn es selbst geht, hat der Teufel eine ganze Tanzfläche. He's the king of self. Weil der König davon ist. Et quand il s'agit de soi-même, c'est Satan qui est le chef, c'est lui qui règne. Le roi de soi. Praise the Lord. Hallelujah. What have I done? What have you know? If things happen, what did I do wrong? What did I not do well? What do you know? It's all about you. It should be what Christ did, and not what you are. You know, that I did not read well when you fail. I did not do it. Is it about you or about Christ? Wenn Dinge in deinem Leben schief laufen, fokussieren wir uns auch direkt auf uns selbst. Na, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich richtig gemacht? Was habe ich toll gemacht? Was habe ich wieder schlecht gemacht? Der Fokus liegt auf uns selbst, anstatt auf Jesus Christus zu schauen und uns daran zu tun, was Jesus Christus für uns getan hat. Quand les choses ne se passent pas comme prévu dans notre vie ou ne marchent pas du tout, on est très vite à se poser des questions et se demander qu'est-ce qu'on a pas bien fait, qu'est-ce qu'on a fait de mal, au lieu de se rappeler de Jésus et de se rappeler que ce qui est important, c'est ce que lui a fait pour nous, tout ce qu'il a accompli pour nous. Anytime anything about self come, learn to remember Matthew 5. Wenn das selbst klopft, dann erinnere dich an Matthäus 5. À chaque fois que tu que le soi se manifeste, rappelle-toi à Matthieu 5. I hope you know what is there. Ich hoffe, ihr wisst, was Matthäus 5. Oh, I want to go there. J'espère que vous savez ce qui est écrit là-bas. We should go. Yeah. Let's go to Matthew 5. Matthew 5. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. C'est ce qui est dans Matthieu 5. C'est pour ça qu'on dit Matthew 5. Matthieu 5. From verse 25. He said, "You are to, He said, agree with your adversary." He's talking about Satan. Es geht hier um den Teufel. Quickly. Okay. Il s'agit ici de Satan, du diable. He said, "Quickly, while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou." Be cast into prison. Sei dem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge. Qui fera appel au huissier de justice et tu seras mis en prison. He's telling you to remember Christ. Sachez que tu dois penser à Christ. Anytime, no condemnation when condemnation comes. Sobald verurteilung kommt. I don't know if somebody's getting it. Là, on nous dit de se rappeler de Jésus Christ. Remember that it's not about you, it's about Jesus Christ. Erinnere dich daran, dass es nicht deine Werke geht, sondern das, was Jesus Christus getan hat. Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de toi, mais de Jésus Christ. If you can remember, you'll be praising God. Wenn du dich daran erinnerst, wirst du den Herrn preisen, wenn du Fehler machst, anstatt dich zu verurteilen. Si tu te rappelles, tu toujours de Jésus-Christ. C'est Dieu que tu vas glorifier au lieu de te culpabiliser. It means you agree with Satan that he is a winner without Christ. Das heißt, du stimmst dem Teufel zu, dass are ja, you getting it? Er hat gewonnen, wenn ich Jesus Christus nicht gehabt hätte, wenn ich Jesus Christus nicht hätte. Aber weil ich Jesus Christus habe, you are never without Jesus. Und niemals ohne Jesus Christus bin, ist er ein Verlierer. That is the victory. C'est là où tu peux être de la, comment on dit, tu peux donner raison au diable que tu n'es rien sans Jésus Christ. I don't even remember to condemn myself. Ich erinnere mich nicht, mich selbst zu verurteilen. I don't feel like that. Ich erinnere mich nicht daran. I never condemn myself. Ich verurteile mich nie. Because straight I go to Jesus. Weil ich deute direkt auf Jesus Christus hin. Je ne sais même plus comment me condamner, parce que à chaque problème, à chaque souci, je tourne mes yeux directement vers Jésus Christ. Remind Satan that it is between him and Jesus, and not you. Erinnere den Satan, dass er alles, was Gerechtigkeit, Heiligkeit angeht, da muss er mit Jesus sprechen, nicht mit dir. Donc faut rappeler à Satan, faut rappeler au diable que si nous cherche des problèmes, que c'est pas entre lui et nous, c'est entre lui et Jésus Christ. That's how self goes away from you. Und so ist das selbst weg aus dem Fenster, raus aus der Gleichung. Et c'est comme ça aussi que tu rejettes rejettes. What is what? Yeah. Maybe next week I will talk about self more. Amen. Praise the Lord. Are we there, please? Donc, quand on parle toujours de soi, mais... Le soir, ça se dit comme ça? C'est le soir. Ok. C'est comme ça qu'on rejette le soir, tu vois, c'est... Even if it's the past mistake that is causing problems. Selbst wenn es die vergangenen Fehler sind, die heute immer noch sozusagen auftauchen. Même si c'est les problèmes du passé, même si c'est les fautes du passé qui réapparaissent ou qui nous créent toujours des problèmes. Remind yourself and Satan that if any man be in Christ, is a new creation. Erinnere dich selbst und dem Teufel, dass wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Alles ist neu geworden. Rappelle Satan que chaque personne qui est née de nouveau est une nouvelle créature. You know, so many times we always want to play safe. Aber oft wollen wir immer auf Nummer sicher gehen. Mais souvent on veut toujours être sûr. We have to reject that spirit of pride. Wir müssen diesen Geist des Stolzes verweigern. Mais on doit rejeter cet esprit de fierté. Ouais. Danke. Amen. Amen. What we call defeat or shame is never defeat or shame for us. Was wir Verlust, Versagen oder Scham nennen, ist nicht Verlust und Versagen und Scham für uns. Ce que ce monde appelle honte ou defeat ou échec, ce n'est pas des mots qu'on connaît, ce n'est pas dans notre vocabulaire. You know, if the three Hebrew boys played it safe, the king will not turn to God. Wären die drei hebräischen Jungs sozusagen eingeknickt vor dem König, dann wäre der König nicht errettet worden. Si les trois petits garçons hébreux eingeknickt. S'ils auraient abandonné, le roi comme tel n'aurait pas été sauvé. If Daniel played it safe, the king will not praise the Lord. Oder wäre Daniel auf Nummer sicher gegangen, dann hätte der König nicht den Herrn gepriesen am Ende. De même pour Daniel, si lui aussi l'aurait abandonné, s'il n'aurait pas prêché, le roi non plus aurait été sauvé. You know what will bring shame to God's children? Was kann Scham bringen an Kinder Gottes? Ce qui nous amène la honte. What makes you to be ashamed should never make you to be ashamed. Was ihn Scham bereitet, sollte uns keine Scham bereiten. Ce qui leur amène la honte. No. Him, you're talking about Christ. Us, you and me. You said what made us to be ashamed should, what made them to be ashamed, that's the world. Okay. The people in the world okay. should never make us to be ashamed. Okay, ceux que pour ce qui peut ramener la honte aux êtres humains nous affecte pas. That things are not working for us, we are never going to be ashamed of it. I don't know if somebody's getting it. Dinge in unserem Leben nicht laufen. Amen. S'il y a assez des choses qui ne marchent pas dans notre vie, ce n'est pas honteux pour nous. Are you getting it? Amen. Like I spoke with my daughter today. Genauso wie ich auch zu meiner Tochter heute gesprochen habe. J'ai parlé à ma fille aujourd'hui. We spoke together. On a parlé ensemble. One of my children. Amen. Amen. You know, if we see the flesh, definitely we'll be ashamed. Wenn wir auf unser Fleisch gucken, werden wir uns an irgendeinem Punkt schämen. Si on voit notre propre chair, c'est normal que c'est sûr et certain qu'à un moment donné, on aura honte. If our focus is self, if it is us, you will be ashamed. Wenn es dir um dich selbst geht, dann wirst du dich irgendwann schämen. Si il s'agit toujours de soi-même. C'est normal qu'on aura honte. But if your focus is Christ, you will praise the Lord. Aber wenn dein Fokus auf Christus no matter what. Wirst du den Herrn preisen. Even nothing is good. Egal wenn alles in die Brüche geht. Mais si t'es focalisé sur Jésus-Christ, tu vas toujours seulement glorifier, tu n'auras jamais honte. Because until we come to that point of humility, we are not there. Aber erst wenn wir an dem einen Punkt von dieser Demut, kompletten Demut ankommen, sind wir erst angekommen. Mais si on arrive à ce point de la humiliation totale, c'est là qu'on est vraiment arrivé. Children are never ashamed of anything. Kinder have you ever seen them be ashamed? You want to cover. You, then that child is no longer a child. Wenn sobald ein Kind anfängt sich zu bedecken, are you getting it? Dann ist es schon irgendwo erwachsen, weil es schon merkt, dass es sich schämen muss, seinen Hintern zu zeigen oder irgendwas anderes zu zeigen. Tout comme les petits enfants n'ont jamais honte. À partir d'un certain âge, là, ils commencent à le cacher s'ils sont nus. Et c'est là qu'on peut remarquer que comme il a beau monde. Even in the Old Testament, when David was dancing, everything fell off. Als König David getanzt hat und getanzt hat und seine Sachen irgendwann abgefallen und er hat sich geschämt, er hat einfach weiter getanzt. Même comme David dansait, il dansait tellement fort que ses vêtements sont tombés, mais il n'avait pas honte. People laughing at you should not make you shame. Dass Leute dich auslachen, sollte dir keine Scham bringen. Que les gens se moquent de toi, ça doit pas te faire honte. If the laughter is for Christ's sake. Wenn sie wegen Jesus Christus lachen. Parce que s'ils se moquent de toi, ils se moquent de Jésus Christ. You know, the same Matthew 5. Dans Matthieu 5. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 10 of Matthew 5. Matthäus 5, Vers 10. He said, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Glückselig sind die der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. If people are making fun of you because of Jesus, you are to just... Your joy is supposed to be overflowing. Because children are so sad. Wegen Christus sollst du dich freuen, aber uns Kinder Gottes, wir Kinder Gottes sind deswegen oft traurig oder am Boden zerstört. Si quelqu'un se moque de toi pour parce que tu suis Jésus-Christ, parce que tu prêches Jésus-Christ, tu dois te réjouir même. They are laughing at you. Don't have this. You don't have this. You don't have this. Don't. You are ashamed. Sie lachen nicht aus, weil sie because you know the reason why you don't you don't have what you don't want what they have because you have Christ. Amen. Weil du das und das nicht hast, aber du weißt, weshalb du diese Sachen nicht hast, wegen Christus, und deswegen sollte das eigentlich ein Sieg für dich bedeuten und nicht Scham. Ils vont se moquer de toi parce que ils te montrent certains biens matériels ou quoi que ce soit, mais ta réponse doit être que tu as Jésus-Christ et c'est tout ce que tu as besoin. Et dans Jésus-Christ et ta victoire. Peter and the disciples, you know, they were flogged outside, publicly. They were rejoicing that they suffered with Jesus. Petrus und seine und die anderen, sie wurden wegen Jesus auf der Straße in der Öffentlichkeit verprügelt. Und nachdem sie verprügelt worden sind, haben sie sich gefreut, weil sie für Jesus Christus leiden durften. Pierre et d'autres disciples ont été tabassés dans la rue à cause de Jésus-Christ. Mais après, ils se sont réjouis parce qu'ils ont souffert avec Jésus-Christ. C'est dans l'Acte des Apôtres. So there nobody flog us, but you know, just ordinary laughing, we are ashamed. Und heute, niemand schlägt uns auf offener Straße einfach so zusammen. Und es ist nur, Leute lachen sich einfach nur, lachen uns aus oder sagen schlecht, schlimme Sachen und wir sind schon am Boden zerstört. Aujourd'hui, personne se fait tabasser pour Jésus-Christ. Enfin, nous en tout cas pas. Mais si quelqu'un se moque de nous, ça nous déstabilise. Praise the Lord. Hallelujah. He said, blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice. It is not so sad. Es steht nicht, man soll traurig sein. Rejoice. Wir sollen uns freuen, wenn wir verfolgt werden. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Amen. Amen. Il dit rejoice. Freut euch. Il dit on doit se réjouir. Do you know how you are in faith if people are laughing at you? Wisst ihr, wie ihr im Glauben seid, wenn Leute euch auslachen? On sait qu'on sait dans la foi si les gens se moquent de nous. If you are in faith, you will rejoice. Wenn du im Glauben bist, wirst du freuen. It's like a thermometer. That will just test your temperature. Si t'es dans la foi, tu vas te réjouir. Weil unsere Freude ist sozusagen dieses ist das Maß, an dem wir unseren Glauben messen können. Et notre joie en Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on peut voir si on est vraiment. If nothing is working and you are still rejoicing, you know, you say, you know, that is how you are in faith. Und wenn halt nichts funktioniert, aber du immer noch Freude hast, das, so bist du im Glauben. How many can dance, praise the Lord, when things are not working? Wie viele Leute können den Herrn preisen, wenn Dinge eben nicht funktionieren? Combien de gens peuvent se réjouir si les choses ne marchent pas comme prévu. Everybody rejoice and dance samba when they win lotto. Jeder kann sich freuen, wenn man ein Lotto gewinnt. Tout le monde peut se réjouir si on gagne par exemple. How many people can dance and sing and praise the Lord if more bills are coming? Wie viele Leute können sich freuen und den Herrn preisen, wenn noch mehr Rechnungen kommen, um Christus willen? Mais combien de personnes peuvent encore se réjouir si les factures s'accumulent? Verse 12, it says rejoice. Freut euch. Verset 12 dit on doit se réjouir. For great is your reward in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. For so persecuted they, the prophet which were before you. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux car magnifique. Car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. We don't want people to laugh at us. Wir wollen aber nicht, dass Leute uns auslachen. Mais on veut pas que les gens. And because of that, we disobey Christ. Und deswegen missachten wir Christus. Et c'est pour cela qu'on désobéit à Dieu. Wer sind wir dann? Mais qui es-tu? Instead of you to rejoice and say, if they laugh, let them laugh. Anstatt zu sagen, wenn sie lachen, dann lachen sie. Ich gehe dort dahin. Au lieu de te réjouir et se dire, même si nous se moquent de nous. Let me leave there. Amen. Laisse-les se moquer de nous. Praise the Lord. Alléluia. I will quickly explain two things here. Ich will noch zwei Sachen hier erklären. Je vais expliquer deux choses ici. In 1 Corinthians 15, verse 56. In 1 Corinthians 15, verse 56. Première lettre aux Corinthiens. Let's talk about the sting of death is sin. 1 Corinthiens, ça va. 1 Corinthiens 15, 56. Dass der Stachel des Todes die Sünde ist. Là où on parle de. Là où on dit que la. It talked about. De la mort et la puissance du péché. Sting. The sting. Es geht um einen Stachel und die Sünde. Il parle de la d'une dard et du péché. Paul described death like a bee. You know what is bee? Das heißt, Paulus hat bees, you know what is bee? Paulus hat sozusagen den Tod wie eine Biene erklärt. Donc là, Paul compare la mort à une abeille. In 1 Corinthians 15, verse 56, he said, oh death, you exist, but you don't have sting. Why? Because Christ took the sting away. Amen. Er sagt, I don't know if somebody's getting it. Er sagt hier, Tod, wo ist dein Stachel? Weil ohne, weil durch Jesus Christus ist der Stachel des Todes besiegt worden. Amen. Amen. If you understand bees, you will understand it very well. Verstehst, wie Bienen arbeiten, dann wirst du das ganz gut verstehen. Donc, Paul demande à la mort, où est ta dame? As dead. Warte, ist das in Englisch geschrieben? Ich muss dich an Lisa lieber vor, bevor ich da... 1 Corinthians 15, Vers 56. Ja, da, 55 steht das sozusagen. Tod, wo ist dein Stachel? Ô mort, que est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? He said that you exist, but you don't have power to kill. Tod, du existierst, aber du hast keine Kraft, um zu töten. Il dit que la mort... Il dit la mort existe mais elle n'a pas de puissance pour nous tuer. You know Adam put the sting in you in his rebellion. Durch Adams. To death. Ach, okay. Durch Adams Ungehorsam wurde sozusagen dem Tod dieser Stachel gegeben. Donc à travers la désobéissance d'Adam, la mort a reçu son dard. But Christ put this thing out with his sacrifice. Amen. Aber Christus hat diesen Stachel wieder rausgenommen aus dem Tod durch sein Opfer. Amen. Mais Jésus-Christ a retiré ce dard de notre chair à travers son sacrifice. Are you getting something? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Then the word sin, let me quickly explain it. The word sin is an Hebrew word. Das Wort Sünde ist ein hebräisches Wort. Le mot péché est un mot hébreu. It is called asham. It means rebellion. Es heißt guilt of rebellion. Rebellion. Ça veut dire rébellion. Amen. It means man transgressed the agreement that God had with Eve. Das heißt, der Mensch hat die Vereinbarung, die Gott mit der Erde hatte, sozusagen gebrochen. Genau, danke. Ça veut dire que l'homme Vereinbarung auf Rupture. L'homme a cassé le contrat qu'il avait avec Dieu. What was the agreement? Was war die Vereinbarung? Quel était le contrat? God told Adam to have dominion over the earth. Gott hat zu Adam gesagt, er soll über die Erde herrschen. Dieu a dit à Adam qu'il va régner sur cette terre. Adam abandoned that dominion. Aber Adam hat diese Herrschaft sozusagen abgelehnt. Sehr gut, danke. Mais Adam a rejeté ce contrat. He gave that dominion to Satan. Er hat diese Herrschaft dem Satan übergeben durch sein Ungehorsam. Are you getting something? Il a donné au diable go la possibilité de régner sur sa terre. You know, Satan even mentioned it to Jesus. Und he was so proud of it. Satan hat das sogar Jesus auch sozusagen so proud of it. Und er war stolz darauf. Le diable a dit ça même à Jésus-Christ et il était fier de cela. In the wilderness of temptation. Amen. Als er ihn in der Wüste versucht hat, hat er ihm das ins Gesicht gesagt. Quand le diable a tenté Jésus dans le désert, Luke 4, il a dit ça. 5 to 7. Lucas 4, 5 to 7. Luc 4, 5 à 7. Are we there, please? Mm-hmm. And the devil, taking him up into an high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me. Yeah. Do get it? Lukas 4, Vers 5, da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. Car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. He said, I will give, I can give it to whoever I want to give it to. Ich kann es weitergeben an wen ich will. Donc il peut remettre ce royaume à qui il veut. Then he now said, if thou therefore will worship me, all shall be yours. Er sagt, wenn du nur vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Et il dit, si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Who gave Satan the power and the glory of the kingdom of this world? Dem Teufel die Macht und die Herrlichkeit über diese Welt übergeben. Mais qui a donné la gloire et la puissance de ce royaume à Satan? Adam. Amen. Again, God told Adam to have dominion over the earth. Gott hat zu Adam gesagt, du sollst herrschen über diese Welt. Dieu avait dit à Adam que c'est lui qui doit régner sur cette terre. And Adam abandoned that dominion. Aber Adam hat diese Herrschaft abgelehnt. Mais Adam a refusé de régner sur cette terre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. That's why Satan is the god of this world today. Deswegen ist heute der Teufel der Gott dieser Weltzeit. Et c'est pour ça que le diable est le dieu de ce monde aujourd'hui. There's sicknesses and diseases everywhere. Überall herrscht Krankheit und Tod. Evil news everywhere. La mort, les maladies sont partout. Bösartige Nachrichten. Death everywhere. La mort est partout dans ce monde. Und wir sehen das. On peut hören das. Everywhere. Divorce, separation, fighting. Spaltung, Kampf. Des divorces, des combats. Hatred, Hass, Bitterkeit, Rache, Unvergebenheit. Unvergebenheit. Are you getting it? Se venger. The God of this world der Gott is dieser Weltzeit herrscht. Amen. C'est Satan qui règne aujourd'hui ici. You know, when God sees sin, he calls it rebellion. Wenn Gott Sünde sieht, sieht er es als Auflehnung an, als quand, Rebellion an. Quand Dieu nous voit pécher ou quand Dieu voit un péché, pour lui c'est une rébellion. Sin, a shame, then guilt of rebellion. In Romans 6, let's go to Romans 6. Romans 6. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 6. Romans 6. Verse 22 and 23. Vers 22 und 23. Verset 22 et 23. He said, now, but now, be made free from sin and become servant to God. You have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Verse 23. For the wages of sin is death. The wages of rebellion is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was ist nur 23 gelesen? Ja, yeah, we can read only 23. Only 23, all right. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. He said, for the wages of rebellion is death. It means the pay that you get if you rebel against Christ, against Christ's government, is death. Das heißt, der Tod ist sozusagen die Bestrafung für die Rebellion gegenüber seinem Königreich. First Samuel 15. On peut dire que la mort est le prix qu'on a payé pour la rébellion que. Please go to First Samuel 15. Envers le royaume des cieux, pardon. First Samuel 15. We are there on Sunday. Amen. Amen. First Samuel 15. 15. Amen. Amen. Vers 23. Vers 15, 23. 1 Samuel 15, 23. It says, for rebellion is as the sin of witchcraft. Rebellion. Ungehorsam. Rebellion. And stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord. He had also rejected thee from being king. Vers 23, denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et de et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. He called rebellion witchcraft. Er nennt Ungehorsam Abgötterei, Götzendienst, Hexerei. Il appelle à désobéissance idolâtrie, la sorcellerie. No, those that fight against the truth. Die Menschen, die gegen die Wahrheit kämpfen. Ceux qui combattent la vérité. They are witches and wizards. Das sind so wie Hexen und Magier. Ce sont des sorciers. Des sorciers, des sorcières. Rejecting Christ. It means, you know, look at what he's calling them. Though the rebellious people. Schaut euch an, was er hier zu den Ungehorsamen sagt. Die Jesus Christus verweigern. Les désobéissants. Then he also talks about stubbornness. Er spricht auch über Sturheit, Widerspenstigkeit. Il parle aussi des gens têtus. The hardness of heart. Die Verhärtung des Herzens. Call it iniquity and idolatry. Ist so wie Abgötterei und Götzendienst. I don't know somebody getting it. Il compare la désobéissance à l'idolâtrie. If Christ is telling you something and you harden your heart to obey it. We call it idolatry. Wenn Christus uns sagt, etwas zu tun, aber wir unser Herz gegenüber dieser Sache verhärten, ist es so wie Abgötterei und Götzendienst. Si nos cœurs sont trop durs et rejettent la parole de Dieu, on peut comparer ça à la sorcellerie. You know what stubbornness is? Wisst ihr, was Sturheit ist? Stubbornness. Stubbornness, what? Stubbornness, yeah, look at it, is it? Tétinesse. Tétu. Stubborn children, they say stubborn children. People are proud to be stubborn. Es gibt Menschen, die stolz darauf sind, dass sie stur sind. Oh, je suis pas... Was hast du gesagt? Tétinesse. Quand j'ai eu un mot. Praise the Lord. Hallelujah. Stubbornness. Sturheit. A lot, you know, God children, they are stubborn. Viele Kinder Gottes sind stur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont têtus. The Lord will say, believe me, you will refuse to believe. Der Herr sagt, glaub mir, aber du weigerst dich zu glauben, dann sind wir stur. Dieu nous dit de le croire, mais nous, on est trop têtus. Mm-hmm. On le croit pas. He will say, I'm your provider, don't be worried, but you are so stubborn. You are full of worries. Er sagt, that's stubbornness. Mach dir keine Sorgen, ich bin dein Versorger. Aber du machst dir dennoch Sorgen und zweifelst dennoch und du bleibst stur am Unglauben. Il nous dit de se pas se soucier, mais nous on se soucie quand même parce qu'on est têtu. On est toujours dans la loi. Praise the Lord. Alleluia. If you are not obeying Christ's word, you are stubborn. Wenn wir nicht das Wort von Christus folgen, dann sind wir stur. Si on suit pas la parole de Dieu, on est têtu. He said, trust me, depend on me. Er sagt, vertrau mir, verlass dich auf mich. Il nous dit, fais-moi confiance. I've never disappointed anybody. Ich habe noch niemanden fallen gelassen. And you will not be the first. Und du wirst nicht der Erste sein. Amen. Amen. Amen. Je n'ai jamais. You know, some of us, we are so stubborn. Je n'ai jamais déçu qui que ce soit et tu ne seras pas le premier. Aber einige von uns sind so stur, so festgefahren in unseren alten Wegen und glauben nicht. You can see the children of Israel when they were, when they left Egypt. Auch bei den Kindern Israels, als sie Ägypten verlassen haben, sorry. Ça se voit aussi chez les enfants d'Israël quand ils ont quitté l'Égypte. The slightest thing, their mind is back to Egypt. Bei der kleinsten Sache. Why did we even live there? Haben sie direkt wieder über Ägypten nachgedacht und gesagt, wieso sind wir nicht in Ägypten geblieben? Bei der kleinsten Verwirrung oder kleinsten Irritation haben sie direkt wieder nach an Ägypten gedacht. Au moindre souci, se poser directement la question pourquoi ils sont pas restés en Égypte. Man can forget it so easily. Der Mensch kann Dinge so schnell vergessen. L'homme peut oublier très très vite. L'homme oublie. I don't know what is wrong with them. Ich weiß nicht, was mit uns los ist. Je sais pas ce qui ne va pas avec. Look at all the miracle in Egypt. The physical that sin is in you. Schau dir all die physischen Wunder an, die diese Menschen erlebt haben, gesehen haben mit ihren Augen. Après tous les miracles qu'ils ont vus en Égypte, ils sont toujours dans le doute. Because you are not hungry in the desert, complain everywhere. Aber weil dir der Speiseplan nicht passt in der Wüste, vergisst du alles, was Gott getan hat. Juste à cause de la faim dans le désert, tu oublies tout ce que le Seigneur a fait pour toi. I've done everything. I've done this. I've done the. Why is nothing working? Who told you that nothing is working? Dinge aufzuzählen und zu sagen, weshalb funktioniert nichts mehr im Leben. Aber wer hat dir eingeredet, dass in deinem Leben nichts funktioniert? On se pose des questions. On se dit qu'on a tout fait et on se dit que rien ne fonctionne. Mais qui t'a dit que rien ne fonctionne? Qui t'a dit que rien ne marche pour toi? That's why for me to trust you, I have to see your action. Deswegen, damit ich dir vertrauen kann, muss ich deine Werke sehen. C'est pour ça que pour que je te fasse confiance, je dois le voir dans tes actions. I hardly trust people by what they say. Weil ich vertraue Leuten nicht durch das, was sie sagen. Je fais pas confiance aux gens à cause des choses qu'ils me disent. I trust you by your choice. Traue dir durch deine Entscheidungen. I don't know, are you getting it? Si je te fais confiance, mais c'est à cause de ta décision, c'est à cause de tes actions. Tes choix. À cause de ton choix. Praise the Lord. Hallelujah. He said idolatry, it means you submit to another God. Er redet von Götzendienst, das heißt, dass du einem anderen Gott dich hingegeben hast. Il parle de l'idolâtrie. Das heißt, du hast dich einem anderen Gott angegeben. Amen. It means you don't have another God. Das heißt, du hast einen anderen Gott. Amen. Ça veut dire que tu as un autre Dieu. Not the true God. Und nicht den wahrhaftigen Gott. Mais pas le vrai Dieu. Praise the Lord. Halleluja. You know when Adam sinned. Als Adam gesündigt hat. Quand Adam a désobéi à Dieu. When he ate that fruit. Als er diese Frucht gegessen hat. Quand il a mangé la pomme. When he took that fruit out of the protective power of God. Als er diese Frucht genommen hat, raus aus dem Schutz des Herrn. Quand il a mangé la pomme, il était en dehors de la protection de Dieu. All of us we are inside him. You know he ate it. All of us that you know that we are inside him rebelled against God. Wir alle not die wir not in him ihm waren, haben sozusagen gegen Gott rebelliert. Nous avons Matthew, tous Genesis 5. Go to Genesis. On a tous désobéi à Dieu comme on vient d'Adam. Praise the Lord. Alléluia. 1 Mose 5. Genesis 5. Genèse 5. Amen. Amen. In verse 3. It says, and Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness and after his image and called his name Seth. Und Adam war 130 Jahre alt, als er seinen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Adam était âgé de 130 ans quand il a eu un fils qui lui ressemblait, qui soit à son image. Il lui donna le nom Seth. And that is why we are born with sin. Und deswegen sind wir alle mit Sünde geboren. Et c'est pour ça qu'on est tous nés avec le péché. That's why even babies, they are sinners. Es sind selbst Babys Sünder. C'est pour ça même les bébés sont des religious. The religious people, they don't like that. Aber religiösen Leuten gefällt das nicht. Innocent. Sie sagen, sie sind unschuldig. Mais les gens religieux disent que les enfants sont innocents. Ils aiment pas cette verset. Before you were born, you were already a sinner. Wir waren schon Sünder, bevor wir geboren worden sind durch Adam. On était déjà des pécheurs avant notre naissance, à travers Adam. Are you getting it? You know, though you don't need to teach babies how to lie, how to steal, how to envy, you know, other babies when they have their own thoughts. Amen? Mm-hmm. But in our very genetic form, from our forefathers, is the spirit of rebellion. Und wir müssen Kindern nicht beibringen, wie man lügt, wie man eifersüchtig ist, wie man Dinge klaut. Das vielleicht wissen sie einfach so, weil es halt einfach dieses Erbe ist, was wir von Adam bekommen haben, was einfach in uns drin ist. Dieses einfach Gott ungehorsam sein, das einfach in unserer Natur liegt, ihm ungehorsam zu sein. Parce qu'on a hérité la rébellion d'Adam, c'est pour ça qu'on a. Par exemple, on n'a pas besoin de montrer à un bébé ou à un petit enfant comment mentir, comment voler, comment envier d'autres enfants ou qui que ce soit, parce que tout ça est déjà inscrit dans nos gènes. Even the good you do is evil before Christ. Selbst das Gute, was wir tun, ist bösartig vor Christus. C'est pour ça que même le bien qu'on fait est mauvais devant Jésus-Christ. We just talk about babies that they are sinners. Wir haben gerade über Babys gesprochen, dass sie Sünder sind. On vient de dire que même les petits enfants sont des pécheurs. No wonder in Old Testament he said kill all of them, including the babies. Und kein Wunder, dass Gott damals, wenn er ein Gericht gesprochen hat über Städte, dass er selbst gesagt hat, dass die Säuglinge mitgetötet werden sollen. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, quand Dieu détruisait une ville, il disait même de tuer les petits enfants, les bébés. No one is good before him. Weil niemand gut ist vor Gott. Parce que personne n'est bon devant Jésus. Because the root is dead. Weil die Wurzel tot ist. Parce que la source, parce que la racine est morte. The root is evil. Die Wurzel ist bösartig. The fruit can never be good, deswegen no matter how good it might sound. Niemand gut werden, ist egal wie gut sie aussieht. Et c'est pour ça que si la racine est mauvaise, le fruit que l'arbre va porter ne peut jamais être bon. In Proverbs 21, verse 27, we said the sacrifice of the wicked is an abomination unto Christ. In Sprüche steht, dass die Opfergaben der Bösartigen Gott ein Greuel sind. Dans Proverbe, il est écrit que les sacrifices, non pas les sacrifices, que les dons. If you go there, maybe you get it. Proverbs 21, verse 27. Je me laisse maintenant. Die Opfergaben der Bösen ist Gott ein Greuel. Que les sacrifices des mauvaises personnes et une abomination pour envers Dieu, devant Dieu. It means any good you do without Christ is an abomination before Christ. Das heißt, alles Gute, was du tust, aber ohne Jesus Christus, ist Gott ein Greuel. Ça veut dire que toutes les bonnes choses qu'on peut faire sans Jésus-Christ est une abomination devant Dieu. Si on le fait sans Jésus-Christ. It's an abomination unto him. Es ist ihm ein Greuel. Ça ne me plaît pas du tout. If you do it with a good heart. What man, people, religion, we call good heart. Es ist ein guter Herz. It's God there. Même si tu le fais de bon cœur, enfin ce que le monde, la religion appelle un bon cœur. He said, how much more when you even do it with evil heart? Wie viel mehr, wenn wir das mit einem bösartigen Herzen tun? Et maintenant, si on le fait avec si on le fait de mauvaise foi, ça va être encore plus pire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Luke 6, verse 46 to the end, talks about the root. In Lukas 6 geht es um die Wurzel. Dans Luke 6, on parle de la racine, on parle de la source. You know, once the Bible is talking about the root, it's talking about foundation. Wenn die Bibel über die Wurzel spricht, geht es Genesis. Um, it's also called Genesis. Geht es um das Fundament, den Anfang. Quand la Bible parle de la racine, parle de la source, ouais, il s'agit de la source, donc il s'agit du commencement. The foundation. Das Fundament. In verse 47 to the end talks about foundation of your marriage, the foundation of your joy, the foundation of your peace, the foundation is, you know, the foundation must be Christ of your relationship with anybody. Are you getting it? In diesem Lukas 4 ab 46 47 to the end. Ab 47 bis zum Ende geht es um die Wurzel aller Dinge, die Wurzel unserer Ehen, die Wurzel unserer Freude, die Wurzel unseres Friedens. Donc, dass sie Christus sein muss. Dans Luc 6, 47, on dit que la base, que la fondation de notre bonheur, de nos mariages, de tout dans notre vie, ça va être Jésus-Christ. How is it? How do you allow it to be Christ? It is, you allow it to be obeying Christ. Und wie, hearing his voice and obeying it. Wie lassen wir zu, dass das Christus ist, indem wir Christus Stimme hören und gehorchen? Et comment on permet la, comment on permet la Jésus-Christ à être la base? C'est en entendant sa voix et en obéir à sa voix aussi. Donc faut obéir et entendre sa voix pour permettre Jésus-Christ à être la fondation de nos mariages ou de tout dans nos vies. That day that took place in the Garden of Eden. Dieser Tod, der Stadt was created by God. In Garten Eden wurde von Gott erschaffen. La mort qui a eu Dieu dans le jardin d'Eden a été créé par Dieu. Amen. Amen. In Genesis 2:15 and 16. In 1. Mose 2, you know, people, some people believe dans Genèse that the devil created death. Some people. Und es gibt ein paar Menschen, die glauben, dass der Teufel den Tod erschaffen hat. Il y a des gens qui croient que c'est Satan, c'est le diable qui a créé la mort. If you believe that, it means you make God equal with, you make the devil equal with God. Or you even make him more powerful than God. Wenn du das glaubst, dann stellst du sozusagen den Teufel und Gott auf eine Ebene oder stellst ihn sogar fast über ihn. Mais si tu crois que c'est Satan qui a créé la mort, tu crois aussi que Satan est égal à Dieu ou même au-dessus de Dieu. The devil is not a creator. Der Teufel ist kein Schöpfer. Mais le diable n'est pas un créateur. The Bible said all things we are created by God. In der Bibel lesen wir, dass alles durch Christus erschaffen worden ist, durch Gott erschaffen worden ist. Parce que la Bible nous dit que tout a été créé. How many things? How many? Wie viele Dinge? Who can answer that? Combien de choses? Oh. Combien de choses? Including the devil. Der Teufel selbst. Même Satan a été créé par Dieu. But when God made the devil, amen, amen, he wasn't the devil. He became the devil. Aber er hat ihn nicht als Teufel erschaffen, sondern er war ein Engel und hat sich zum Teufel hat machen lassen. Mais Dieu n'a pas créé Satan. Il a créé d'abord un ange qui est devenu Satan. Praise the Lord. Hallelujah. And he was called Lucifer. Und then he is damals Lucifer. Il était appelé Lucifer. Which means son of the morning. Was heißt Morgenstern. Ce qui veut dire God made him a star of the show in heaven. A star. He made him a star of the show in heaven. Er war ein Morgenstern im Himmel. So powerful. Étoile du, comment on appelle Lucifer? C'est l'étoile du matin ou quoi? L'étoile du matin, non. L'étoile. Praise the Lord. Alléluia. God made him a star of of a show in heaven. Er war der Morgenstern des Himmels. L'étoile du matin, richtig, ne? Okay, il était une étoile, donc il était une attraction dans une show in heaven, dans les cieux, il était une étoile dans le ciel. Praise the Lord. Hallelujah. You know why I'm laughing? I'm just thinking of if I'm interpreting Benin today, I will find it difficult like you. Amen? Even more. Amen? Because I tried to do it once, but my brain almost burst. Amen? Because crack in it. Amen? Cracking. Amen. What is that? I say, hey. Holy Spirit, you know? Amen? He was the leader of worship. That's Satan. That's Lucifer. Und Lucifer, er war sozusagen der Leiter der Anbetung im Himmel. C'était lui qui le l'adoration. The Bible said when sin was found in him, what did he do? What did he do? He said, you know, the Bible said when sin was found in him, something happened. You know, something is found in you. There's something that God noticed. Wenn etwas in dir gefunden wird, dann what happened? Merkt Gott etwas in dir? Si le péché se trouve en toi, Dieu le remarque. Something happened. Etwas ist passiert. Dieu a remarqué que quelque chose. The Bible said he thought to himself. La Bibel sagt der Teufel? Mm-hmm. Yeah, the devil. Der Teufel hat sich gedacht. Donc et dans la Bible nous dit que deine Gedanken que ses pensées maintenant sont tournées vers lui. Your thought. Deine Gedanken. C'était maintenant ses pensées, ses propres. Our thought is so deadly. Unsere Gedanken sind tödlich. And it's destroying us. Und sie zerstören uns. I don't know. C'est pour ça que nos pensées nous détruisent, sont très dangereuses. Praise the Lord. Hallelujah. The same thought that Satan thought. Diese Gedanken, die der Teufel hatte. Les mêmes pensées que Satan avait. God found something in him. Gott hat etwas in ihm gesehen. He found his thought. Dieu a trouvé quelque chose en lui. Dieu a trouvé ses pensées en lui. You better be careful of what you think. So wir müssen Acht geben auf das, was wir denken. C'est pour ça qu'on doit faire attention à nos pensées. Be careful of your thought. Wir müssen Acht geben auf unsere Gedanken. On a faire attention à nos pensées. Because your thoughts becomes your action. Weil unsere Taten werden irgendwann zu unseren Handlungen. I don't know if somebody's getting it. Unsere Gedanken. Also unsere Gedanken werden irgendwann zu unseren Handlungen. Parce que nos pensées deviennent nos actions. You know his thought. I will. Amen. Und wir kennen seine Gedanken. Wir haben sie gelesen. Amen. On connaît ses pensées. On les a lues. No wonder Jesus said in Matthew 6, verse 31, take no thought for your life. Jesus, wir sollen uns unser Leben keine Gedanken machen. Let's go there. Amen. Because we will too close. Amen. C'est pour ça que Jésus nous dit dans Matthieu, Matthieu 6, de ne pas se soucier, de ne pas penser au lendemain. Your thought. Deine Gedanken. Matthieu 6. The war is over, but the battle is still in our mind. Der Krieg ist vorbei, aber dieser Kampf geht immer noch weiter in unserem Kopf. La guerre comme telle est finie, mais nos pensées sont toujours en train de nous combattre. Until you think of something, you are never there. Erst wenn wir über etwas nachdenken, können wir uns irgendwann da sehen. That's why Jesus says, if you think it at all, you're already there. Deswegen sagt ja auch Jesus, wenn du es gedacht hast, bist du schon. C'est pour ça que Dieu nous dit que si tu penses à quelque chose, tu es déjà là. Tu te trouves déjà à l'endroit. Matthieu 6:31. It says, therefore, take no thought, saying. Take no thought, say. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas. Because your thought becomes your action. Weil unsere Gedanken unsere Taten werden. Parce que nos pensées deviennent nos actions. anxiété, nos torts. Weshalb sagt er, dass wir uns keine Sorgen machen sollen? Pourquoi il nous dit de ne se pas inquiéter? Because he knows what you think you are going to pursue it. Weil er weiß, dass was wir denken, werden wir irgendwann, dem werden wir irgendwann nachgehen. Parce qu'il sait que ce qu'on pense. You know, before you came here, you thought of it. C'est ce qu'on va faire, ouais. Bevor du in die Gemeinde heute hingekommen bist heute, hast du darüber nachgedacht, dir das vorgestellt. It can be in a second. Das kann eine Sekunde sein, aber das hast du vorher gedacht. Tout comme tu y as pensé avant de venir ici. You never go to a place where you never think of. Du gehst nicht an einen Ort ohne erstmal zu denken. Tu ne vas, tu I don't know if you are getting it. Tu ne vas nulle part sans y penser avant. Satan walk and talk so much. Und der Teufel arbeitet unsere Gedanken. Et Satan travaille à travers nos pensées. Submit your thoughts to Christ. Deswegen sollen wir unsere Gedanken Jesus Christus übergeben. Amen. C'est pour ça, soumets tes pensées à Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, yeah, Jesus knows that. You know, once you think of what to eat, what to wear, what to drink, you will pursue things. Weil Jesus weiß, dass wenn du anfängst, darüber nachzudenken, was du essen, was du anziehen, was du, wo du leben wirst, wenn du anfängst, über diese Sachen nachzudenken, wirst du diese Dinge verfolgen, dahinterher sein. Ja. Parce que Jésus qui sait que si tu commences à penser à ton lendemain, à ta nourriture, à tes vêtements, et c'est ça que tu vas suivre, c'est ça que tu vas vouloir. He said, your thoughts should be he. Er sagt, unsere Gedanken sollen er selbst sein. Mais il nous dit que lui doit être nos pensées. That is how you can seek him. So können wir ihn sehen. I don't know, are you getting it? C'est comme ça qu'on va le voir. Et c'est comme ça qu'on va le chercher, le trouver. Remember, 33 said, but you seek first the kingdom of heaven. In 33 lesen wir nämlich, dass wir sollen erstmal nach dem Königreich Gottes trachten, suchen. Et dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit qu'on doit d'abord chercher le royaume des cieux. He said, your thoughts should be Christ, should be him. Wir sollen über ihn nachdenken, was er für uns getan hat. Donc on doit penser à lui et penser à son accomplissement. That is how your action will be him. So werden auch unsere Taten ihn verherrlichen. Et c'est comme ça aussi que nos actions vont le glorifier. We have a lot of thought today. Wir haben viele Gedanken heute mit on uns. On a beaucoup de pensées aujourd'hui. How are we going to make things right? Wie werden wir das und das wieder in Ordnung bringen? Comment on peut réparer? How are we going to have our mate? How are we going to marry? How are we going to feed the family? How we know the thought? Viele Gedanken über Familie, Ehe, Zukunft, persönliche Sachen. All diese Gedanken. On pense à beaucoup de choses. Comment? Quand est-ce qu'on va? Fonder une famille, quand est-ce qu'on va trouver notre famille? Look at verse 32. Mais regardez dans la verset 32. He said, for all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Amen. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Amen, amen. Toutes ces choses, les païens sont préoccupés. S'en préoccupe sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Amen. No wonder he said until we are like little children. No, little children never even think of anything. Deswegen sagt er auch, wir sollen so wie kleine Kinder sein, weil kleine Kinder machen sich keine Sorgen um diese Dinge. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'on doit être comme des petits enfants, parce que les petits enfants ne se soucient pas de telles choses. He said, your Father know all. Exact. Dein Vater weiß alles. Er weiß, was du brauchst. Il dit que notre Père sait de ce qu'on a besoin. He knows your need and he is your provider. Er kennt dein Mangel und er ist dein Versorger. Il sait de quoi on a besoin et c'est lui qui nous... Et c'est lui qui s'occupe de nous. What did God find in Satan? Was hat Gott im Teufel gefunden? Qu'est-ce que Dieu a trouvé self. In Satan? Das Selbst. Don't allow him to find self in you. Lass nicht zu, dass er das Selbst in dir auch findet. Be so careful, don't allow him to find self in you. Lass nicht zu, dass er das Selbst auch in dir donc, findet. Donc, ne laisse pas Dieu trouver cette idée de soi-même en toi. Amen. Amen. That was what was found in Satan. Das wurde im Teufel gefunden. Parce que c'est ça qui a été trouvé en Satan. He thought to himself. Er hat zu sich selbst gesagt. Il pensait à lui-même. I can't be like God. Ich kann so wie Gott sein. Il se disait, je peux être comme Dieu. I could rise up and even make my throne above God. Ich könnte mich Satan. Auch. Satan. Ich könnte auch auf. Ich könnte auch so wie Gott auch sein. Emporsteigen. Genau, emporsteigen und wie Gott sein. Amen. Ich sage das mal auf Französisch. Je pourrais, il se disait que lui aussi il peut avoir un trône dans le royaume des cieux, même un trône qui est plus haut, au-dessus de celui de Dieu. Then his thought became his action. Und dann wurden seine Gedanken seine Tat. Et ses pensées sont devenues ses actions. Satan developed a coup. Und der Teufel hat sozusagen einen Plan ausgearbeitet. Et Dieu, le Satan, le diable voulait faire un coup d'état, on peut dire. And it was a rebellion against his government. Und dieser Plan war die Rebellion gegen somebody getting something. Das Königreich Gottes. Et c'était une rébellion contre le gouvernement du royaume des cieux, contre Dieu. That is why the Bible says he is the father of sin. Deswegen sagt die Bibel, er ist der Vater der Sünde. Et c'est pour ça que la Bible dit que Satan est le père du péché. A father means source. Das heißt die Quelle. Et père veut dire source. The Bible calls him the father of lies. Die Bibel nennt ihn auch den Vater aller Lügen. La Bible appelle aussi le père des mensonges. The source of lying. Die Quelle der Lüge. La source, la racine du mensonge. He became the very gene of sin, the gene. Er wurde das Gen der Lüge. Il est devenu le gène du mensonge. And that is why when he came to earth. Deswegen hat er auf die Erde gekommen. Et c'est pour ça que quand il est venu sur terre où il est tombé. He began to instigate the program of rebellion. Fing er an sozusagen diese Rebellion anzufechten. That was what he brought to Adam. Deswegen hat er Adam angefangen. Ce qu'il avait commencé dans le royaume des cieux, sa rébellion qu'il avait commencé là-bas, il a continué sur terre et c'est pour ça qu'il est parti vers Ève. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Alléluia. We thank God for the new blood. Wir danken Gott für das neue Blut. Mais on remercie Dieu pour le nouveau sang. Please remember that new blood. Erinnert euch bitte an dieses neue Blut. Rappelez-vous du nouveau sang, s'il vous plaît. That now run in your veins. Das durch unsere Adern fließt. Mm-hmm. Qui coule à travers nos veines. You are no longer the old person. Wir sind nicht mehr der alte Mensch. On n'est plus l'ancienne personne. You are now, you know, you are back to the original that the Lord wants you to be. Mm-hmm. Wir sind zurück zum Ursprung. On n'est plus l'ancienne créature. We are aware of it. Retourner auprès du Père, l'original. On sait dem bewusst. Amen. Et, ça, tu dois le savoir. We will continue with the message of the blood. Sonntag geht es weiter mit der Botschaft über sein Blut. Dimanche, on va continuer avec le message où on parle du sang de Jésus-Christ. Sorry, mamie. Praise the Lord. Hallelujah. According to the Bible, there is life and death in the blood. Nach der Bibel gibt es Leben und Tod im Blut. Parce que dans la Bible est écrit que dans le sang, on trouve la vie et la mort. Amen. Amen. Amen. Somebody attack your blood. It means death. Wenn jemand dein Blut angreift, bedeutet das natürliches Blut angreift. Bedeutet das Tod, aber wir werden am Sonntag genauer darüber sprechen. Quelqu'un attaque ton sang, ça veut dire la mort. Mais on va en parler dimanche. Praise the Lord.